Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 5050. Hey Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben eine freie Themennacht und das heißt, wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, hier live im Radio und Fernsehen, dann ran ans Telefon 0800 220 5050 oder mailt uns unter domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht ist Tina und Tina ist 46 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Tina. Schön, dass du da bist. Um was geht's bei dir? Also ich habe so eine Manie, ich muss in Kaufhäusern immer die Regale aufräumen. Also wenn ich so in einem Kaufhaus gehe oder in einem Supermarkt, dann muss ich anfangen, die Schokoladen zu sortieren nach Sorten oder in einem großen Laden die Videofilme sortieren. Also ich habe so eine Manie und mein Sohn und mein Freund, die verzweifeln schon daran. Ja, aber wie geht denn das? Du kommst in ein Kaufhaus und da ist irgendwie Unordnung in der Süßwarenabteilung zum Beispiel. Und du fängst an, die aufzuräumen. Ja, und kommen denn da nicht irgendwelche Bediensteten und der Chef und sagt, was machen Sie denn da? Eigentlich nicht, weil die vielleicht denken, die ich suche was oder so. Und die Einzigen, die sich darüber aufregen, ist mein Sohn und mein Freund. weil das dann so lange dauert, mit dir einkaufen zu gehen. Ja. Die verzweifeln daran. Dann suche ich eine Sorte Schokolade. Mein Sohn hat sie schon längst gefunden, der haut dann damit ab. Ja. Und ich fange dann an, ja, die nach sortieren. Ich sag, Mann, so eine Unordnung hier. Und dann fange ich an, die zu sortieren. Eine Freundin von mir hat das auch mal mitgekriegt. Die hat gesagt, du hast einen Knall. Aber nehmen wir mal an, du siehst jetzt eine Sorte. Milka, Lind, Stolberg, egal was. So, die eine Sorte siehst du jetzt. Und wie sortierst du das denn dann? Ich nehme erst Vollmilch, Nuss, Traubennuss, ich sortiere die so, wie entweder sortiere ich sie nach Farben der Schokolade oder nach Sorten der Schokolade. In der Regel dass sie ordentlich sind, dass man sehen kann, welche Sorte man kauft. Verstehe, in der Regel ist das ja schon sortiert, aber manchmal liegt das ja durcheinander. Ne? Genau, vor allen Dingen mit Lidl. Oh. Entschuldigung, auch im Rewe. Im Rewe gibt es das auch und bei Penny und im Kaufland. Und so. Also unter Umständen bist du dann aber sehr lange in einem Supermarkt. Ne? Du bist bei einem Regal fertig und kommst dann zum, weiß ich jetzt. Und da fängt es wieder an. So, Shampoo-Regale sind oft unaufgeräumt. Ja, dann fängt es wieder an. Das heißt, einkaufen gehen mit dir ist kein Spaß. Ist Katastrophe. Wie lange bist du denn so in der Regel unterwegs dann? Ich sage mal, wenn ich in irgendeinem Markt gehe, dann kann ich mich da schon 3 bis 4 Stunden aufhalten. So lange, ehrlich? Und du hast noch nie Schwierigkeiten bekommen, dass das irgendjemandem auffällt von den Mitarbeitern? Nein. Also, wahrscheinlich halten die mich für verrückt oder so. Also wenn ich Mitarbeiter bei Lidl oder bei Plus wäre oder so, dann würde ich denken, was ist denn das für eine, die räumt... Und die freuen sich vielleicht, dass du die Regale aufräumst. Ich glaube eher, dass sie denken, dass ich jetzt suche. Na, vielleicht kennen die dich schon und denken, da kommt unsere Aufräumfrau wieder. Lassen wir die mal ganz in Ruhe, die macht uns das schon recht richtig nett hier. Ja, vielleicht. Ist das denn nur bei Textilien beispielsweise da auch? Auch. Socken oder wenn ich so in den Läden gehe, egal in welchen Laden, gibt es ja so Kramtische. Ja. Und dann sind schon mal die Jogginganzüge bei den Socken und die Socken bei den Schlüpfern und die Schlüpfer. Dann fange ich auch an. Und das kannst du nicht sehen, ne? Da musst du ran. Da muss ich ran. Ja. Also das ist eine richtige Marotte, ne? Ja, das ist furchtbar. Auch zu Hause, mein Freund und mein Sohn, die haben auch schon, auch zu Hause habe ich meine Sachen immer an einem Platz. Das wollte ich gerade fragen, ob du zu Hause auch so ordentlich bist. Ja, die haben auch da versuchen sie mich dann schon mal aus meiner Dinge zu bringen und wenn ich dann von der Arbeit komme oder so, dann komme ich nach Hause und dann stehen die Sachen anders. Also dann fange ich an zu rotieren. Muss das wieder so hingestellt werden. Und dann machen die sich einen Spaß draus. Und in der Küche muss, nervt das. Das glaube ich. Und in der Küche muss der Pfefferstreuer genau da stehen, wo er immer steht. Ja. Und ja. Wehe, er steht nicht da. Wichtig. Das ist wichtig. Dann wirst du ganz kribbelig wahrscheinlich, ne? Ja. Ja, das ist eine gewisse Zwanghaftigkeit, ne, die du da an den Tag legst. Eigentlich total. Normalerweise ärgere ich mich darüber selbst. Ja. Ja? aber ich komme nicht an diesem Regal vorbei. Ich komme da nicht vorbei. Ich kann nicht da vorbeigehen, wenn das unordentlich ist. Ja. Und eigentlich merke ich es nicht. Nur wenn die beiden mich ansprechen und sagen, dann merke ich. Ich kann das so ein bisschen nachvollziehen, was du da hast. Ich habe das in einer anderen Richtung nicht so ausgeprägt. Aber so ein klein bisschen auch. Wenn ich irgendwo vorbeikomme, in einem Hausflur oder so, oder irgendwo, und es hängt ein Bild ein bisschen schief, da muss ich hingehen und das Bild gerade schieben. Das ist wirklich wie so ein Zwang, und dann, wenn es gerade ist, dann gehe ich weiter, auch wenn das ein wildfremder Hausflur ist oder sowas. Wir sind schon Jack, ne? Wahrscheinlich auch noch tun. Ja. Wie lange, du hast ja wieder 46, wie lange hast du es schon? Wie lange machst du das schon? Immer schon? Ich glaube, solange ich denken kann. Ja. Ist es schlimmer geworden im Alter? Mit dem Alter, ja. Mit dem Alter, meine also, ich. Also, als ich jünger war, dann habe ich es getan, aber jetzt könnte ich es tun bis zum Ende. Früher dann zack, nur so die Sorten. Jetzt könnte ich es tun bis zum Ende. Also ich könnte jetzt die ganzen Regale so durchgehen. Also wenn du mal irgendwann Langeweile hast, wenn du mal noch älter bist, gehst du einfach irgendwo in den Supermarkt und räumst auf. Ja. Bist du schon beschäftigt? Ich wäre wahrscheinlich die richtige Kraft dafür. Aber es ist auch so, dass manche Leute, die kaufen sich an der Wursttheke Wurst, und legen die dann irgendwo hin. Und ich bin dann diejenige, die die Wurst nimmt und bringt die wieder zu der Theke zurück. Ah, ja. Ist es so, dass du sagst, ich kann damit leben? Ich kann damit leben, ja. Also ich kann damit leben. Es ist eine Schrulle irgendwie. Mittlerweile mein Sohn auch, aber mein Freund, den nervt es doch schon. Den nervt es schon. Aber nochmal. Gewaltig, würde ich sagen. Mein Sohn, der. Mama, komm. Aber mein Freund, dem nervt es richtig. Wie lange bist du mit deinem Freund zusammen schon? 8 Jahre. Ach, dann kennt er das ja nur auch schon länger, ne? Der kennt es auch, aber den jetzt trotzdem noch. Weil der ist nicht so, mein Sohn und ich, wir bummeln gerne, also fällt es nicht so auf. Mhm. Und er ist nicht so ein Bummler, er ist so rein in den Laden, zack, zack, kaufen, raus aus dem Laden. Ist es denn lass uns noch mal kurz auf die Wohnung zu sprechen kommen. Ist es in der Wohnung überall ganz akribisch aufgeräumt bei dir? Ja, außer im Kinderzimmer. Also im Badezimmer muss auch alles an seiner Stelle stehen. Das muss so stehen, wie es steht, und das darf nichts verändern. Und wehe, die Zahnbürste von deinem Freund liegt mal an der falschen Stelle. Oder die Tube ist auf und ist zugedreht. Oh. Da ist mit dir nicht zu spaßen. Nein. Ja, das, was es alles so gibt, ne? Aber so ein bisschen Ähnlichkeit haben wir beide ja, ne? Da haben wir ja schon festgestellt. Ich muss die Bilder gerade rücken. Vielleicht sollte ich mit dir mal in den Laden gehen. Nee, das wird mich dann auch verrückt machen. Da würde ich sagen, Tina, nur komm jetzt. Ja, genau, so höre ich auch immer. Liebe Tina, danke für deinen Anruf. Und du kannst damit leben. Ich verbinde dich nicht mit meiner Psychologin. Ist nicht nötig, ne? Nein, glaube ich nicht. Alles Gute, alles Liebe. Okay. Tschüss. 0800 220 5050. Wenn ihr euch auch gerne mit mir unterhalten wollt, hier live im Radio, im Fernsehen, dann meldet euch. Vera hat sich auch gemeldet. Vera. Vera 48, hallo. Ja, guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Vera. Ja, erstmal zu deinem Bilderdeck, da kannst du gerne zu mir kommen im Flur, kannst du auch Bilder gerade rücken, alle Wände schief, da läuft aus dem See grundsätzlich das Wasser raus, also hättest du viel zu tun. Also die Bilder hängen schief im Flur? Ja, aber... Da ging ich dann mit gebeutelten Nerven immer vorbei und würde denken, das muss hier gerade gehängt werden. Da würdest du Arbeit haben. Ja. Was ist dein Thema? Ich rufe aus einem weniger freulichen Grund an. Ich habe am 7. Februar einen Verkehrsunfall gehabt mit Todesfolge. Ja. Dazu muss ich ausholen. Darf ich fragen, ob du gefahren bist? Nein, ich kann nicht mehr Auto fahren. Ja. Wer ist gefahren? Mein Partner ist gefahren, also im Prinzip mein zukünftiger Mann. Ja. Ihr wolltet also heiraten? Ja, einen Abend vorher kam der Heiratsantrag. Und dann, nach 22 Uhr und nächsten Tag um 15.10 Uhr war er bereits tot. Wart ihr beide allein im Auto? Mit einem Kater. Hm. Ist das Tier auch ums Leben gekommen? Ich wollte zum Tierarzt. Bitte? Achso, ich wollte zum Tierarzt. Mhm. Ja. Ist das Tier auch ums Leben gekommen? Ja, das hat er mitgenommen. Es war sein Lieblingskater und mit dem hat er mich öfter aufgezogen. Mhm. Und den hat er mitgenommen. Wie ist der Unfall passiert? Ja, direkt viel kann ich dazu nicht sagen. Wir sind ins Rutschen gekommen, also das Auto ist hinten ausgebrochen. Mhm. Und er hat versucht zu korrigieren. Ich hab noch auf ihn eingeredet, dass er doch ruhig bleiben soll. Und er ist ein erfahrener Fahrer. Mhm. Und er sagt noch ja. Und dann hat mein Kopf abgeschalten. Mhm. Das ist halt schlimmer. Der eigentliche Unfall, also dieses eigentliche Stück. Keine Erinnerung, gar nichts. Wann setzt die Erinnerung wieder ein? Die ist dadurch wiedergekommen. Also ich bin dann zu mir gekommen, weil es brenzlig gerochen hat. Ach, im Auto. Du kannst dich da schon dann wieder erinnern, dass du im Auto wach geworden bist. Im Auto, ja. Mhm. Aber dann dachte ich erst, ich bin im Film irgendwie. Also ich musste das erst registrieren, dass wir halt einen Unfall hatten. Das war mir in dem Moment gar nicht so geläufig. Mhm. Ich habe dann bloß gleich festgestellt, dass mein Partner tot ist. Wie hast du das so schnell dann feststellen können? Er war mit dem Kopf über die Kopfstützen und es war absolut kein Puls, kein Nichts mehr da. Mhm. Und wenn man öfter in Krankenhäusern ist, also irgendwie kriegt man nicht mit. Ach, du hast dann geistesgegenwärtig schon die Hand genommen und den Puls gefühlt? Ja. Mhm. Also ich habe eine Halsschlagader, da merkst du ja am besten. Mhm. Ne? Und da war absolut nichts. Das heißt, die Kopfstütze war nicht hoch genug gestellt? Doch, sie war offen eingestellt, aber er war dem Moment drüber hinaus. Ah, ja. Also wir müssen uns, es bleibt weiter ungeklärt, der Fall. Mhm. Ist von der Polizei mehrfach untersucht worden und... War das Auto denn irgendwo gegengefahren? Wir sind, also das Auto war um den Baum gewickelt. Um den Baum gewickelt. Mhm. Ja. Wie lange hast du denn dann alleine in der Not und in der Angst in einem Auto gesessen, bis Hilfe kam? Also für mich waren es wie Stunden. Mhm. Vor allen Dingen diese Schlimme, was halt viel passiert, dass die Autofahrer einfach vorbeifahren. Mhm. Man macht sich bemerkbar, man versucht sich bemerkbar zu machen. Warst du denn eingeklemmt? Konntest du nicht? Ja, du warst, es ging nicht. Und du hast gerade gesagt, es roch irgendwie verbrannt. Hat es gebrannt? Ist mein Rollstuhl höchstwahrscheinlich gewesen. Bitte? Höchstwahrscheinlich ist es der Rollstuhl gewesen, weil der stand hinter mir und Rücksitzbank. Mhm. Und der war eben mit dem Auto verschweißt, wurde mir nachher gesagt. Ach so. Aber es ist nicht zu einem Brand gekommen? Nein, es ist Gott sei Dank nicht zu einem Brand gekommen. Und du bist Rollstuhlfahrer? Aber ich wäre auch nicht rausgekommen, also dann wäre ich verbrannt. Ja. Und bist du Rollstuhlfahrerin? Ja, ich hatte schon mal einen Unfall, 1993. Ein Autounfall? Ja. Und aufgrund dessen bist du querschnittsgelähmt? Nee, querschnitts nicht. Also habe bloß so eine Hemiparese linksseitig und da meine Probleme und direkt dadurch, dass ich chronisch-tonische Krampfanfälle habe, machen die Gelenke alle nicht mehr so mit. Und von daher. Also irgendwann, obwohl Autos vorbeigefahren sind, kam dann die Hilfe. Ja, hat dann endlich jemand angehalten. Ne? Und dann bist du dann von diesen Menschen oder erst von der Polizei oder Feuerwehr befreit worden? Von der Feuerwehr erst. Mhm. Die Menschen haben dann erst Hilfe geholt und haben mir dann halt Mut zugesprochen, also mich beruhigt und so. Ne? Das Ganze? Viel konnten sie nicht machen. Es ging keine Tür auf, es ging kein Gurt, kein Nichts. Mhm. Also die mussten sie erst aufschneiden. Das Ganze ist jetzt am 7.2. passiert. Ja. Also es ist doch überhaupt gar nicht lange her. Nein. Du hast deinen Lebensgefährten verloren, ihr wolltet heiraten. Ja. Wie lange wart ihr beiden zusammen? Fast 8 Jahre. Fast 8 Jahre. Mhm. Und das eben fast, man kann sagen, fast Dach und Nacht. Mhm. Ihr habt auch zusammen gewohnt dann? Naja, er hatte eine eigene Wohnung, aber er war halt ständig bei mir, dadurch, dass ich jemand brauchte. Mhm. Ne? Von daher war er halt ständig hier. Jetzt ist der Schmerz ja noch so frisch, weil es ja gerade erst passiert ist, kann man ja sagen. Ja. Wie geht es dir im Moment? Na, das Schlimme ist, ich kann ich hatte im Krankenhaus Seelsorgenbetreuung sofort. Mhm. Also die ersten 3 Tage waren für mich so, dass ich nicht wusste, was los ist. Also du bist auch ins Krankenhaus gekommen, weil du leicht verletzt warst? Nee, ich hatte mehrere Sachen, also so, die Nase gebrochen, Steißbein, Haare bei 3 Rippen. Mhm, mh. Also mein Leben war schon die ersten 3 Tage in Gefahr. Ach so, doch auch so schlimm. Ja, ich war eine Woche auf Wachstation und bin dann erst verlegt worden. Und bin dann aufgrund dessen, weil die Beerdigung am 28. Februar sein sollte, entlassen worden. Und die ist dann leider noch verschoben worden, weil dann auch noch mal so ein Hammer war. Warum ist sie verschoben worden? Das ist von seiner Seite aus. Also auch von der Familie? Die, ja. Das heißt, du hast im Moment wahrscheinlich auch noch körperliche Schmerzen? Ja, ja. Ganz zu schweigen von den seelischen Schmerzen. Genau. Hast du einen Menschen oder Menschen, mit denen du deine Trauer teilen kannst? Naja, ich bin dabei, dass ich wieder psychologische Betreuung bekomme. Das haben wir angesetzt. Und da warte ich jetzt auf einen Termin. Und ansonsten habe ich eine große Familie, aber im Prinzip dabei können die nicht helfen. Letztendlich ist man dann doch allein. Letztendlich geht es nicht. Nee. Letztendlich muss man... Nee, das ist auch so, durch die Seelsorge, die ich hatte, habe ich schon angefangen, die erste Trauerarbeit zu leisten. Ich konnte weinen, meinen Schmerz rauslassen. Und dann, muss ich sagen, sind eben diese Ärzte da leider nicht so fachmännisch ausgebildet gewesen, dass sie wissen, was das heißt, und haben mich dann in ein Vierbettzimmer gesteckt und gesagt, ich brauche halt Gesellschaft. Und damit hat es zugeschnürt und ich drehe das halt nicht wieder auf. Jetzt bist du aber zu Hause und, jetzt bin ich zu Hause. Und bist auch alleine zu Hause. Jetzt ja. Und diese neue psychologische Betreuung, die steht an, die hast du eingefädelt. Steht an, ja. Ja. Kannst du es fassen, was für ein Schicksal dich jetzt getroffen hast? Eigentlich nicht richtig. Nein, noch nicht. Das kann man auch noch nicht. Das ist auch so, dass ich eben immer wieder dieses Bild vor mir habe vom Unfallort. Ich sehe das anders, wie es eigentlich ist. Ich sehe den Baum vor uns, also vor ihm, und er ist aber hinter ihm. Aber durch den Spiegel muss das irgendwie reflektiert sein, so dass ich das eben... Ich könnte mir auch vorstellen, dass du ständig grübelst, was genau ist denn nun passiert und warum ist es passiert? Ne, du weißt es ja nicht, du hast ja den Filmriss. Nee, grübeln kann ich, also das ist eigentlich nicht, ist eher eine Leere, eine vollkommene Leere, die da ist. Dieses Grübeln ist eigentlich nicht so. Und man hat ja auch erst Angst, dass ich mir selber was antue, aber das Quatsch, also da ist kein Gedanke dran. Ich habe halt noch einen Sohn und von daher. All die Gegenstände in deiner Wohnung, die dich an ihn erinnern, sind die noch da, wo sie immer standen? Ja. Jetzt erst noch mehr, weil noch Bilder von ihm aufgehangen, also stehen. Also ich habe so einen kleinen Lebensbaum, wie ich immer sah, da gehen drei Teelichter rein. Und da steht ein Bild von ihm vor und das wird jeden Abend angemacht und mit einer Duftkerze, so als Ritual für mich. In der Hoffnung, dass doch diese Trauerarbeit irgendwie wieder einsetzt, dass diese Blockade durchbricht. Aber es ist nicht. Bedingt durch dieses Einsperren da in das Vierbettzimmer. Ja. Das hat das ausgelöst. Verrückt. Also ich konnte ja auch mit den Schwestern reden und hab dieses Bild vom Unfallort gesehen und konnte antworten und war im Prinzip wirklich nicht da. Ist das so ein Gefühl im Moment, dass du sagst, dass du fast das Gefühl hast, du stehst so neben dir und bist unbeteiligt? Ja. Dass der Schmerz, der eigentlich da sein sollte, dich gar nicht erreicht? Ja. Natürlich ist es dann sehr gut, dass du da schon etwas eingefädelt hast und organisiert hast, dass du in eine Betreuung kommst, damit das wieder aufgebrochen wird. Ja. Du hast gerade gesagt, dass du gehbehindert bist. Ja. Gelingt es dir dann trotzdem, zum Friedhof zu kommen? Ja, ich habe einen elektrischen Rollstuhl und da kann ich hinfahren. Und da ist dann die Nähe doch anders und ja, da kommt mal eine Träne und dann ist es aber auch wieder vorbei. Ja, das ist so ein Tränchen. Mehr ist es nicht. Ne? Ich wünsche dir sehr, Vera, dass diese psychologische Arbeit, die dann hoffentlich bald anfängt, dass sie dir hilft und dass sie auch diese Trauer wieder aus dir herausholen kann. Und würde dir gerne anbieten, dass du jetzt auch noch ein Gespräch mit meiner Psychologin führst. Okay. Und wünsche dir von ganzem Herzen alles, alles Gute. Mhm. Gut. Danke dir, Udo. Du legst bitte auf und wir rufen dich gleich nochmal an. Okay. Alles Liebe. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Hier ist Daniela und Daniela ist 22 Jahre alt. Hallo Daniela. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Wir sind die Schlaflosen. Jetzt bin ich aber ganz aufgeregt. Jetzt bin ich aber ganz aufgeregt und ganz gespannt. Jetzt muss ich erstmal. Wir müssen dich enttäuschen. Wir müssen dich enttäuschen. Lass mich erstmal erklären, den Leuten, die am Freitag nicht zugeschaltet waren. Ich habe am Freitag mit Daniela gesprochen, die jetzt auch hier auf dem Sender ist. Daniela, 22 Jahre alt. Und Daniela hat gesagt, wir sind vier Studenten in Duisburg und unser Projekt heißt Schlaflos in Duisburg. Und wir wollen versuchen, so lange wie möglich wach zu bleiben, aus Selbsterfahrungsgründen heraus. Und ihr wart, als wir gesprochen haben, schon 36 Stunden wach. Mhm. Und wir haben vereinbart, dass wir diese Woche wieder miteinander telefonieren. Was ist passiert? Es ist früher zu Ende gegangen, als wir wirklich alle gehofft haben. Wann ist es? Es ist zu Ende gegangen, Sonntagmorgen. Sonntagmorgen. Die letzten beiden, ich und Barbara, wir sind gleichzeitig eingeschlafen. Aber immerhin. Nochmal, es hat angefangen an welchem Tag? Am Donnerstag um 16 Uhr war unser gemeinsamer Startpunkt. Donnerstag 16 Uhr bis Sonntagmorgen um? Ich glaube, es war ungefähr 9.30 Uhr. Immerhin. Es waren 65 Stunden. 65 Stunden. Ja, aber das war wirklich nicht das, was wir erwartet haben. Ihr wolltet viel mehr. Wir sind ein bisschen enttäuscht. Ja, wir wollten auf jeden Fall den Montag, erleben, aber es hat nicht geklappt. Ihr wart zwei Jungs und zwei Mädels, ne? Nee, wir waren ein Jung und drei Frauen. Ein Mann, drei Frauen. Genau. Und die anderen beiden waren schon eingeschlafen? Dirk ist, ich weiß nicht, gegen vier oder fünf nachts eingeschlafen. Er hat es nicht mehr durchgehalten und... Ja. Andrea hat angekündigt, sie würde bald einschlafen, ist dann gegen sieben oder acht eingeschlafen. Und dann sind wir blöderweise zusammen, haben wir gedacht, ja komm, jetzt setzen wir uns mal kurz aufs Bett und das war unser Fehler. Der hat ja einfach eingenickt auf dem Bett. Ja, und gleichzeitig. Gleichzeitig. Und wie lange habt ihr dann da auf dem Bett gelegen und geschlafen? Weiß ich nicht, ungefähr drei Stunden und dann sind wir wach geworden, weil jemand zu Besuch kam. Ach so, aber da wart ihr wahrscheinlich noch irre müde, ne? Ja, und dieser Mensch stand auch drei Stunden vor der Tür und hat versucht, ständig klingeln und wach zu machen, aber wir haben es erst nach drei Stunden gemerkt. Also, ich meine, bei dem ersten Einnicken wart ihr wahrscheinlich noch völlig angezogen und seid einfach so eingenickt. Ja, genauso wie wir waren, ja. Halb auf Bett, halb auf Boden, wir sind einfach eingeschlafen. Und als ihr dann nochmal wach wurdet nach drei Stunden und euch die Situation bewusst geworden war, habt ihr euch dann richtig ins Bett gelegt und habt dann richtig geschlafen? Nee, wir haben erst geredet und darüber gesprochen, wie sehr wir enttäuscht sind darüber, dass es einfach so blöd gekommen ist, weil wir wussten, wir hätten noch viel, viel länger, also bestimmt bis Montag durchhalten können. Wer ist denn dann nach diesen drei Stunden wieder wach geworden? Du und deine Freundin auf dem Bett oder die anderen auch? Ich bin wach geworden, weil ich das Türklingeln gehört habe. Und hast die anderen dann auch wach gemacht? Ja, die habe ich versucht wach zu machen, das hat aber kurz gedauert. Mhm. Ja, und wie habt ihr euch dann weiterverhalten? Wann, nachdem ihr dann geredet habt, ihr wart ja wahrscheinlich immer noch super müde alle. Ja, also wir sind mehr oder weniger im Tran dann auseinandergegangen. Also wir wurden abgeholt, oder meine Freundinnen wurden abgeholt. Ja. Und es hat auch nicht wirklich lange gedauert, bis ich dann wieder im Bett lag. Und dann habe ich 42 Stunden geschlafen. 22 Stunden. Und ich weiß auch von den anderen dreien, dass die genauso lange geschlafen haben. Und der Kreislauf war dementsprechend im Keller, aber... Das glaube ich. Ja. Ich muss jetzt mal rechnen. Wie lange bist du jetzt wieder auf? Gestern bist du aufgestanden dann, ne? Ich bin irgendwann Montag Mittag dann aufgestanden. Montagmittag, genau, ja. Genau. Hast du mit den anderen schon Kontakt gehabt seitdem? Ja, wir sind jetzt alle gerade hier, bis auf Dirk. Ach so. Also wir sind alle hier und wir haben alle gleich lang ungefähr geschlafen. Und wir wollen es irgendwann nochmal durchstarten. Aber 65 Stunden finde ich schon eine stramme Leistung, ehrlich. Ja, wir auch. Das hört sich auch nicht so lange an, wenn man so sagt, von Donnerstag bis Sonntag. Ich finde schon. Hört sich so an, ja, das schafft ja jeder. Nein. So einfach war das. Nein, das glaube ich auch nicht. Ich habe ja noch viel über unser Gespräch nachgedacht am Freitag. Mir ist zum Beispiel noch eine Frage eingefallen, wie ihr das gemacht habt. Man muss ja auch dann mal auf die Toilette gehen. Und die Gefahr, dass man auf der Toilette einnickt. Habt ihr die Türen offen gelassen oder seid ihr zu zweit auf die Toilette gegangen oder wie habt ihr das gemacht? Nein. Im Vorfeld haben wir alles genau durchgedacht und wenn jemand das stille Örtchen besucht hat, wir haben uns so eine Fahrradklingel gekauft, die wurde dann alle 30 Sekunden einmal gestellt. Ach, von draußen? Ja, genau. Nee, also der auf Toilette war, musste dann alle drei... Ach, der musste... der saß dann auf dem Pott und klingelte immer, damit er wartet. Ja, genau. Das ist ja lustig. Das war albern, aber es hat uns geholfen. Das ist ja So, jetzt ich hab am Ende unseres Gesprächs zu dir gesagt, ich wünsche euch viel Erfolg und dass ihr auch keine gesundheitlichen Schäden davon tragt. Auch da habe ich hinterher noch so ein bisschen drüber nachgedacht. Kann man sich nicht doch gesundheitliche Schäden holen, wenn man das übertreibt? Vermutlich schon. Also wir haben darüber auch nachgedacht und wir haben noch mit jemandem gesprochen, der meinte, Depressionen wären gar nicht so unwahrscheinlich, aber ich glaube, uns geht es allen gut. Also, ja gut. Wir waren jetzt auch nicht so lange dabei. Eben. Ich meine, wenn ihr so etwas normal machen solltet, würde ich schon an eurer Stelle mal vorher einen Arzt konsultieren und mal mich einfach richtig schlau machen, mit einem Mediziner darüber sprechen. Ja, ich denke auch. Also wir haben auch überlegt, es war einer unserer Pläne, dass wenn wir jetzt wirklich irgendwie 72 bis 96 Stunden wach sind, dass wir dann gemeinsam zum Arzt gehen und mal gucken, wie unser Blutdruck, Kreislauf allgemein, wie das aussieht. Aber ihr solltet euch mal mit der Uni Münster in Verbindung setzen. Ich glaube, da gibt es sehr renommierte Schlafforscher oder Schlaflabor oder sowas. Finden die bestimmt auch interessant, wenn die da von euch was hören. Uni Münster? Ich glaube ja, ich bin jetzt nicht ganz sicher, aber guck mal im Internet nach. Ich meine, Uni Münster wäre das gewesen, die sich da... Ja, auf jeden Fall machen. Also wir haben es eventuell in den nächsten Semesterferien, also gut, der Trainer nochmal vor und dann werden wir auch ein bisschen konsequenter sein. Ich weiß auch nicht, wie das kommen konnte, aber... Du hast ja gesagt, ihr habt das nur so aus Spaß und der Freude gemacht und auch so gruppendynamisch und selbsterfahrungsmäßig. Ne? Mhm. Und du wolltest, oder ihr wolltet auch rauskriegen, was da so zwischen euch untereinander macht, wenn man so lange wach ist. Gibt es da eine interessante Erkenntnis, was zwischen euch da abgegangen ist? Die Erkenntnis war zum Beispiel, als Dirk dann eingeschlafen ist und wir haben ihn dann wieder wach gemacht, war es doch relativ gereizt, die Stimmung. Auch zwischendurch war es teilweise so, dass wir uns wirklich angeschwiegen haben. Und angeschwiegen oder geschrien? Nee, angeschwiegen, aber wir waren auch wirklich mehr lustlos als Tatendrang. Mhm. Und dann gab es schon die eine, die dann sagte, ja, wir sollten mehr machen, wir sollten uns wach halten. Mhm. Die anderen waren, also es war schon eine angespannte Stimmung. Ja, also, es ist eine Grenzsituation. Absolut. Und wahrscheinlich setzen vielleicht so alle Normen von Höflichkeit werden relativiert, ne? Dass man irgendwie, das war komplett nicht mehr vorhanden. Ne? Dass alle Grenzen fallen und man zeigt ein ganz anderes Ich dann, ne? Also mir war in den letzten Stunden nicht mehr viel wichtig, außer mein eigenes Wohlbefinden. Ich wollte halt durchhalten und man hat sich dann auch nicht mehr so eingelassen auf die anderen. Mhm. Also Kompromisse waren dann weniger wichtig als vielleicht noch am Anfang des... Also kommt da so ein richtiger, der wirklich ein tiefer Ego-Urtrieb durch, ne? Ja. Stimmt, ja. Also, aber immerhin 65 Stunden finde ich toll, finde ich eine interessante Sache. Ja, es hätte mehr sein können. Wir sind immer noch ein bisschen nach wie vor enttäuscht, aber es ist trotzdem 65, wenn man sagt, von Donnerstag bis Sonntag waren wir wach. Ja. Immerhin. Schlaflos in Duisburg. Wenn ihr das nochmal macht, bitte mailt uns, da würden wir euch gerne wieder begleiten, auch in den Phasen, während ihr dann vielleicht immer länger wach werdet. Und es ist auch interessant dann für mich zu merken, wie du wenn wir beide uns jetzt unterhalten würden jeden Tag, wie du dich so von Nacht zu Nacht veränderst im Gespräch. Ne? Es wäre wirklich interessant gewesen. Du hättest sicherlich auch eine Veränderung. Mit Sicherheit, ich glaube auch. Ne? Also wenn ihr es wieder macht, dann meldet uns nochmal und macht euch medizinisch unbedingt kundig, damit da nicht irgendetwas passiert. Also dann, so viel steht fest, das haben wir uns vorgenommen. Ja. So, jetzt grüßt du die anderen ganz herzlich von mir. Und ja, ich soll noch schöne Grüße ausrichten. Dankeschön, sehr nett. Und dann sagen wir mal bis irgendwann, bis ihr euch entschieden habt, das zu machen. Wir werden uns melden. Schöne Grüße nach Duisburg. Tschüss. Schönen Gruß nach Köln. Ja, dankeschön, tschüss. Ciao. So, ihr Lieben, ich sage euch jetzt schon mal, wer Samstag bei mir ist. Diese Woche Samstag ist mein Promi-Gast Georg Uecker alias Dr. Carsten Flöter. Die Sendung beginnt diese Woche um 0 Uhr erst, um 0 Uhr am Samstag im WDR-Fernsehen. Und wenn ihr mit Carsten Flöter, mit Georg Uecker sprechen wollt, dann meldet euch. Ab heute könnt ihr euch schon anmelden unter Domian, domian@wdr.de. Das ist immer lustig. Das habe ich das so oft gesagt und manchmal vergesse ich das. Ich habe auch sogar hier noch ein Schildchen stehen mit meiner Telefonnummer, die ich nun 300.000 Mal schon gesagt habe, aber hier steht sie immer noch, weil irgendwann habe ich immer so einen Ausraster im Kopf und verdrehe die Zahlen. Also 0800 220 5050. Nicole, 25 Jahre alt. Hallo Nicole. Hallo Domian. Schön, dass du da bist. Hallo. Um was geht's bei dir? Bei mir geht's, ich tue mich seit 4 Wochen prostituieren. Seit 4 Wochen? Warum tust du das? Weil ich Geldschulden habe. Wie hoch sind die Geldschulden? Die sind halt gerade hoch, aber ich arbeite im Moment nicht. Ich krieg, also ich lebe von Hartz IV. Ja. Und da kriege ich gerade mal, ja, so 300 Euro. Also ja. Die Schulden sind ungefähr 5.000 Euro. 5.000 Euro. Okay, wenn man nur 300 Euro bekommt, sind 5.000 Euro sehr viel Geld. Verdammt viel Geld. Mhm. Mhm. Seit 4 Wochen prostituierst du dich. Ja. Wie machst du? Auf der Straße, in einem Club? Auf der Straße. Auf der Straße. Einfach so, bist du einfach hingegangen? Nee, das war so, ich hab früher mal vor ein paar Jahren, war ich mal drogenabhängig gewesen. Mhm. Und habe auch auf der Straße gelebt, 2-3 Jahre. Mhm. Und deswegen habe ich die Scene etwas gekannt. Achso, die Szene kennst du. Etwas ausgekannt. Hast du es damals aber nicht gemacht? Damals habe ich es noch nicht gemacht, nein. Mhm. Mhm. Aber du wusstest, wo die Mädels hingehen und wie man das so macht und ja, so weiter. Ich kenne ja einige von denen. Mhm. Und ja, ich habe eigentlich nicht vorgehabt, etwas zu machen. Ja. Und bin natürlich einfach nur mal so durch die Straße gelaufen. Und da hat mich halt ein Mann angehalten. Aber du bist schon auf diese Straße gegangen, so ein bisschen im Kopf, vielleicht mache ich's. Ja, im Hinterkopf etwas gehabt. Dann hat ein Mann angehalten, hat gesagt, hier, wie ist es? Und dann hast du... Genau. Hast du gesagt, ja. Ja, und da hat er gemeint, er wird mir 50 Euro geben, wenn ich mit ihm gehen würde. Mhm. Und das Geld hat mich ja schon gereizt, weil ich muss ja auch irgendwie meine Schulden zahlen. Ich habe ja auch ein Kind zu versorgen. Mhm. Wie alt ist dein Kind? Der wird 6. 6 Jahre. Und du lebst alleine mit dem Kind? Ich habe was im Glück, meine Mutter. Ah ja, aber der Partner, der Vater des Kindes ist nicht bei dir. Der ist abgeschoben worden. Ah ja. Mhm. Wie ist das jetzt für dich, als Hure zu arbeiten? Schlimm. Mhm. Was ist für dich so schlimm daran? Ich weiß nicht, das ist einfach komisch, das ist ekelhaft. Mhm. Und trotzdem kann ich es nicht lassen. Mhm. Diese 4 Wochen bist du jetzt jeden Tag dahin gegangen? Jeden Tag, außer heute war ich nicht da. Mhm. Weil du heute nicht konntest und keine Kraft hattest. Mhm. Wie viel Freier hast du dann pro Tag schon so gehabt? Also ich will nicht mehr als 2 haben. Mhm. Und das sind dann immer so 50 Euro, so in der Kante? Also die auf der Straße, die bezahlen nicht viel. Also sagen wir mal, ich nehme pro Freier 30 Euro. Mhm. Schützt du dich? Natürlich, ja. Mhm. Verlangen die Männer manchmal auch, dass es ohne gemacht werden soll? Ja, es gibt einige, aber die tue ich gleich ablehnen. Also das mache ich nicht. Mhm. Wer weiß jetzt davon, dass du das tust? Weiß deine Mutter das zum Beispiel? Nee, keine. Keiner? Mhm. Wundert deine Mutter sich nicht, dass du plötzlich Geld hast? Ich weiß nichts davon. Ich verstecke mein Geld. Mhm. Woher hast du eigentlich diese Schulden? Wie kommen die? Ich habe früher aus Dummheiten, wenn man jung ist, tut man halt Handyrechnungen machen, Handyverträge. Mhm. Oder man tut Sachen bestellen aus Katalogen. Ja, also... Alles, das hat sich alles so angestaut. Und im Nachhinein gesehen waren es alles Fehler, die du da gemacht hast. Ja. Mhm. Was hast du früher mal gearbeitet? Hast du was gelernt? Nee, ich bin ziemlich früh auf die falsche Bahn gekommen. Mhm. Hast du einen Schulabschluss? Nein, habe ich keinen. Auch nicht. Mhm. Also hast du überhaupt schon mal richtig gearbeitet? Nein. Noch nicht. Mhm. Mhm. Also ist die Situation schon sehr ernst jetzt, finde ich. Ne? Du hast ein Kind, du machst jetzt etwas, was dir einen großen Widerwillen verursacht in dir. Mhm. Und fühlst dich überhaupt nicht gut. Ich kann so gar nicht. Ich habe auch Angst, dass ich wieder zurück zu den Drogen falle. Mhm. Mhm. Mhm. Also muss ganz schnell was passieren, Nicole. Ganz schnell. 5.000 Euro hin, 5.000 Euro her. Deshalb darf man, deshalb darf man nicht auf den Strich gehen, wenn man da so einen Widerwillen gegen hat. Da machst du dich kaputt bei. Und die Gefahr ist... Ich sag mir immer, das ist irgendwie auch schnell verdientes Geld. Ja, aber ist ja egal. Was hilft schnell verdientes Geld, wenn du kaputt dabei bist, gehst? Ja, das stimmt schon. Und wie lange dauert das, bis du mit 30, immer 30 Euro, bis du da auf 5.000 Euro kommst? Stell dir das mal vor. Das ist ja die Hölle. Ja. Warst du denn schon bei der Schuldnerberatung? Nee, war ich noch nicht. Aber warum nicht? Das muss man doch als erstes machen. Da sitzen ja nur wirklich Leute, die... tagtäglich mit solchen Fällen sich beschäftigen, wie dein Fall ist. Und da kann man ja auch ganz offen sprechen, da muss man sich nicht schämen. Hm. Und die wissen schon, wie man das macht und wie man es auch legal und ordentlich alles hinkriegt. Hm. Ich würde dir wirklich ganz, ganz dringend empfehlen, Nicole. Du hast bis heute schon nicht hingegangen, jetzt gehst du morgen auch nicht mehr hin und gehst überhaupt nicht mehr hin. Und wir werden dir jetzt meine Psychologin wird dir eine Adresse von der Schuldnerberatung in deiner Umgebung geben. Mhm. Da meldest du dich morgen. Mhm. Versuchst so schnell wie möglich einen Termin zu bekommen. Ja. Dann wird meine Psychologin auch noch mit dir sprechen. Ich glaube, es wäre auch sehr gut, wenn du auch eine psychologische Unterstützung bekämst. Denn es geht dir ja generell nicht gut im Moment. Nee. Dass du einfach einen guten Ansprechpartner hast, der dir so ein bisschen auf die hilft, auf die Beine zu kommen. Aber ich kann ja noch nicht mit meiner Mutter über irgendwas reden, nicht mal, wie es mir überhaupt geht. Mhm. Das heißt, du hast auch überhaupt keine beste Freundin, wo man mal das Herz ausschütten kann? Gar nichts, ich bin Einzelgänger, also ich habe keine Freunde, gar nichts. Mhm. Ich finde, dass die Situation sehr schwer ist für dich. Aber ich finde, dass du es schaffen kannst und schaffen musst auch, für dich und eben auch für dein Kind. Du trägst ja große Verantwortung für dein Kind. Mhm. Und es ist keine Schande, wenn du jetzt 5.000 Euro Schulden hast. Das ist keine Schande. Ich finde es viel schlimmer, wenn du gegen dein Gefühl auf den Strich gehst. Das ist viel schlimmer, finde ich. Und wenn du bei mir schon anrufst und so viel Mut hast und hier das in aller Öffentlichkeit mir erzählst, finde ich das schon einen ersten großen Schritt, dass du davon weg sollst und dass du davon wegkommst auch. Vor allem, ich denke, vielleicht schaffe ich es noch, weil es gerade noch so frisch ist. Ja, das finde ich auch. 4 Wochen, da kann man sagen, okay, ich habe das mal gemacht, das war ein Fehler, aber nun ist auch gut. Aber wenn du selbst für dich auch noch die Angst formulierst, ich habe Angst, dass ich wieder in den Drogensumpf zurückfalle, dann ist ja aber auch, sind aber auch alle Warnbimmeln eingeschaltet, ne? Mhm. Alle. Du bist im Moment völlig drogenfrei. Ich krieg eine Ersatzdroge, das Methadon. Ach so. Mhm. Mhm. Wie lange? Da werde ich jetzt auch runterdosiert, also jetzt 3 Jahre. Ja. Und das läuft so nach deinem, das läuft befriedigend für dich, dieses Methadon-Programm? Ja, also ich habe auch keinen Beigebrauch seit 3 Jahren. Also Beigebrauch heißt, dass du nichts anderes nimmst, ne? Nee. Mhm. Na, immerhin, gucken, das ist doch schon ein Erfolg. Das ist doch auch toll, dass du das schaffst. Mhm. Du hast vorher Kokain genommen, Heroin? Nee, ich habe nur Heroin genommen. Heroin, mhm. Das ist natürlich eine Höllendroge, ne? Ja. Und wenn du da wieder reinkommst, dann kannst du dein Leben in die Gosse werfen. Dann ist mein Kind weg, das hat das Jugendamt schon gesagt. Wenn ich einen Fehler wieder baue, ist mein Kind weg. So, dann ist dein Kind weg. So, jetzt gehörst du ganz, ganz, ganz schnell und sofort mit der Prostitution auf. Und wir versuchen noch, dir zu helfen, was wir jetzt helfen können. Sprich, Schuldner. Ich finde die mit der Schuldnerberatung ganz wichtig, damit du die Angst aus dem Nacken kriegst. Mhm. Ne? Und zusätzlich eben auch noch eine Hilfe, eine psychologische Hilfe. So, jetzt legst du auf und meine Psychologin, die Simone, ruft dich entweder sofort, ich weiß nicht, ob sie gerade frei ist, auf jeden Fall in der nächsten Zeit an. Okay. Okay? Okay, alles Gute. Ich finde gut, dass du angerufen hast. Das ist immer gut, wenn man da sich so schlecht fühlt und unsicher ist, einfach mal jemanden anzurufen und quatschen. Mhm. Alles Liebe. Okay, danke, Doris. Tschüss. Tschüss. Hier ist Dirk und Dirk ist 41. Hallo, Dirk. Hallo, Rüben. Ja, hallo. Ja, grüß dich. Ich bin durchgekommen, ich glaube es nicht. Ja. Oh, was geht? Du siehst mich. Ja, klar. Aber du siehst mich wahrscheinlich zeitverzögert sprechen, ne? Ja, nee, ich höre dich über Telefon. Das ist ein bisschen seltsam, okay. Mit dem Telefon und im Fernsehen. Also, um was geht's, Dirk? Ich habe ein heimliches Verhältnis mit meiner geschiedenen Frau. Ein heimliches Verhältnis mit der geschiedenen Frau? So sieht's aus. Warum ist das Verhältnis heimlich? Weil im Vorfeld so viel Scheiße passiert ist. Und, also, meine Verwandtschaft kann sie nicht mehr leiden. Ja. Und umgekehrt geht genauso. Aber du bist nicht wieder in einer neuen Beziehung im Moment? Nee, wir sind zusammen wieder in unserer heimlichen Beziehung. Und deine Frau, deine Ex-Frau hat auch nicht noch irgendjemanden? Nein, ganz und gar nicht. Im Gegenteil, wir lieben uns abgöttisch. Wohnt ihr auch wieder zusammen? Nein, ich habe eine getrennte Wohnung, da treffen wir uns heimlich immer am Wochenende. Ach, wie lange seid ihr denn geschieden schon? Seit Februar dieses Jahr. Ach so, so frisch? Also frisch. Seit Februar. Und wie lange wart ihr verheiratet? Seit 2000. Auch noch nicht so ganz lange. Und es waren nur Complications in der ganzen Ehe unglaublich. Es war unglaublich. Wir hatten eine Riesenhochzeit, wir hatten eine Riesenliebe, wir hatten einen Riesenstress. Also wir hatten so ziemlich alles, was das komplette Buch zu schreiben auch. Und warum ist es dann letztendlich auseinandergegangen im Februar oder im Vorfeld des Februars? Alkohol. Weil, Alkohol? Beidseitig. Ja, ja. Ist das jetzt im Griff? Ist der Alkohol jetzt im Griff? Nein, ja. Nicht wirklich. Mhm. Aber das ist jetzt nicht so ausschlaggebend dafür. Ja. Ich denke mal einfach, wir haben viel miteinander geredet. Ja. Ja, bitte. Nee, ich wollte jetzt gerade fragen, wenn man, du sagst, 2000 zusammen und da gab es schon sehr viel Stress die ganze Zeit und dann kam Alkohol dazu und dann trennt man sich wieder. Wenn man sich trennt, ist das ja schon ein großer Schritt und da wird auch viel, ja, und da wird viel Streiterei stattgefunden haben, auch im Anfang des Jahres, im Jahreswechsel, stelle ich mir so vor. Mhm. So, aber wie kommt man dann wieder zusammen? Und so schnell vor allen Dingen, wir haben jetzt gerade erst gemacht. Ja, kann ich dir sagen, pass auf, wir haben uns auf der Scheidung auf dem Amtsgericht gesehen. Ja. Wir haben uns eigentlich gesehen, aber auch ihren Blickes gewürdigt. Dirk, geh mal mit dem, die Leitung ist ganz schlecht, geh mal näher ans Fenster. Du ich bin da wieder da. Kackst immer so weg mit der Leitung. Hörst du mich wieder? Also ihr habt euch im Amtsgericht gesehen, das habe ich verstanden. Ich bin wieder da. Ja, ich hab verstanden, dass ihr euch am Amtsgericht gesehen habt bei der Scheidung und dann? Haben wir uns keines Blickes gewürdigt, ja. Das hat uns beiden so weh und dann haben wir zwei Tage später telefoniert und von da an waren wir wieder zusammen. Das ist ja wie im Film. Das ist der Knaller, da gibt's einen Oscar für. Und jetzt schreitet ihr nicht mehr? Nein. Jetzt seid ihr ein Herz und eine Seele? So sieht's aus. Aber wie kann man das verstehen? Ich weiß es nicht, Jürgen. Ich weiß es nicht, ich weiß, ich begreife es nicht. Die Liebe ist so groß, ja, das kann ich gar keinem erklären. Ich muss meinen Mann Verwandten nicht erklären, sie kann es ihren Kindern nicht erklären. Und wir suchen jetzt gerade einen Weg, und deshalb rufe ich dich an, den Leuten das begreiflich zu machen. Also doch wieder funktioniert irgendwie. Das Problem ist die Umwelt und die Leute. Korrekter Mundo. Ja. Ja. Wenn es euch beiden nachging, ist alles in Butter. Da kann ich halt auch sagen. Also die Scheidung ist auch ganz offiziell vollzogen, ne? Aber richtig. Aber richtig. Mhm. Ich meine, ihr könntet ja jetzt erstmal, das noch eine Weile, ich meine, es ist ja jetzt wirklich erst ein paar Wochen. Ja. Lasst es doch mal noch ein paar Wochen testweise laufen. Ich habe so bis zum Sommer habe ich schon kalkuliert. Ja, und dann wird das einfach verkündet, Punkt aus. So ist es halt, da müssen die Leute sich mit arrangieren. Siehst du, Jürgen, und das ist das, bevor wir jetzt weiterreden, ich möchte sowieso gerne mit der Psychologin was sprechen. Ja. Pass auf, ich möchte nur irgendwie meiner Dame sagen, pass auf, lass uns noch ein bisschen, ne, und dann möchte ich hier, zack, mit der Brechstange irgendwie, zack. Ich liebe dich, du liebst mich und wir würden es alles zeigen. Ja. Was ich meine? Ja, verstehe ich, ja, ja. Mhm. So against all odds irgendwie, ja. immer. Verstehst du mal? Ja, möchte sie das nicht, oder wie? Ja, irgendwo doch, aber es ist nur irgendwie noch ein Weg zu finden, wie man hinkommt. Ja, ich meine, was ist da für ein Weg zu finden? Ihr testet euch jetzt noch ein bisschen von mir aus heimlich, noch ein paar Wochen oder einen Monat oder so? Also wir beide testen uns gegenseitig nicht. Wir versuchen einfach nur einen Weg zu finden, wie wir es mit anderen Schwachmaten freibringen, verstehst du? So, wenn ihr euch vor euch so sicher seid, jetzt auch schon nach dieser kurzen Zeit, finde sehr ich, sicher. Ja, dann finde ich die Umwelt und die Verwandtschaft und die Freunde, ja, kein Thema. Das wollte ich hören. So, kein Thema. Wenn ihr beide, ihr seid erwachsene Leute, du bist 41 und deine Freundin, jetzige Freundin, wahrscheinlich 2 Jahre älter. So, dann könnt ihr beide auch verdammt nochmal entscheiden. Wir haben uns jetzt so entschieden und da könnt ihr jetzt das alle merkwürdig finden. Es ist ja auch merkwürdig, aber die und Liebe. Nach uns die Sinnflut. So, und ab und die Liebe geht nun mal seltsame Wege und nun ist es so. Und wenn ihr das nicht akzeptiert, dann akzeptiert ihr das eben nicht. Also das ist, würde ich mir gar nicht aus dem Kopf drüber machen. Ich würde mich wahnsinnig freuen, dass... Ich mache mir weniger einen Kopf drüber, sie macht sich mehr einen Kopf drüber. Sie ich sage immer zu ihr, ich sage, pass mal auf, Baby, ich sage, pass mal auf, lass uns mal ein bisschen warten oder was. Ja. Aber, nee, aber irgendwann muss es raus. Unbedingt, aber auch schon gar nicht mehr so lange bis Sommer, finde ich. Nee. Warum, was hat... Ihr seid doch erwachsene Menschen, wie gesagt. Das ist richtig. Ja? Und ihr solltet euch freuen, das ist doch eigentlich ein Glück. Ein ja, und die anderen Leute sollten sich auch für euch freuen, dass ihr wieder das zusammen seid. Das tun sie eben nicht. Ja, dann ist das aber eher deren Problem als euer Problem. Oder jetzt hast du gerade einen ganz markanten Satz gesagt, mein Lieber. Ja, finde ich wirklich. Dann können wir uns eigentlich am Arsch lecken, ne? so darf ich das ja hier nicht sagen. Wir sind öffentlich-rechtlich, aber ist doch so, oder? Naja, also ich finde, es geht um euch und um eure Liebe. Ihr seid ja keine pubertierenden Teenager, die mal so. Definitiv nicht. Ja. Und das ist natürlich eine merkwürdige Geschichte bei euch. Aber ist doch egal. Es ist, so vieles ist merkwürdig. Und Liebe ist nun mal was völlig Irrationales. Ja, ich denke mal, unsere Liebe zu veröffentlichen ist die kleinste Merkwürdigkeit. Die kriegen wir auch noch hin. Weißt du, und selbst wenn das nach einem halben Jahr wieder scheitern würde, ne? Ja, und da wäre es halt so. Dann muss die liebe Verwandtschaft das auch wieder. Ist ja schön, dass du es erwähnt hast gerade, weil diese Problematik haben wir im Vorfeld schon mal ein paar Mal gehabt. Ja. Weil im Laufe der Jahre die Complications wir hatten, dann ging es wieder nicht, verstehst du? Mhm. Ist man so ein Hickhack gewesen. Mhm. Ne? Ja, aber mittlerweile weiß man, was man aneinander hat. Ja. Ja. Ne? Und so besser. Guck mal, ich bin jetzt 41 geworden vorgestern und in dem Alter guckt man schon mal ein bisschen und sagt, ey, komm, ich halte mal an was. Ja. So, und jetzt seid glücklich und froh, dass ihr euch habt, dass es wieder funktioniert. Mhm. Und von mir aus wartet noch eine Woche, zwei Wochen oder drei Wochen und dann posaunt. Was meinst du, eine Frage, was meinst du, wann sollten wir die Katze aus dem Sack lassen? Also ich will dir sagen, Dirk, wenn ihr euch ganz sicher seid, dass es so ist, wie es ist, würde ich die Katze morgen aus dem Sack lassen. Nicht heute. Von mir aus noch heute. Jetzt schlafen alle Leute. Weißt du, da gibt es gar keinen Grund, das zu verheimlichen. Du hast echt, ja? Das wollte ich nur hören. So. Jetzt grüßt du mir deine Ex von Herzen und ich wünsche euch... Meine noch. Deine noch Ex und die neue. Und ich wünsche euch ein langes, glückliches Leben. Euch krieg beiden. Ich noch einen Rückruf? Bitte? Krieg ich noch einen Rückruf? Achso, du wolltest mit der Psychologin nochmal sprechen. Korrekter Mundo. So machen wir das. Du legst auf, ja? Wir rufen an. Tschüss. Jürgen, Daumen hoch, du machst es gut. Dankeschön, tschüss. Tschüss. Das war der Dirk. Und hier ist die Claudia. Und die ist 50. Hallo Claudia, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Was ist dein Thema? Ich bin mittlerweile 50, meine Tochter 21, mein Sohn 19 und meine Tochter weiß nicht, wer ihr Vater ist. Das ist der Bruder meines geschiedenen Mannes. Mhm. Soll ich ihr das jetzt sagen oder nicht? Wer weiß das denn überhaupt, dass dieser Mann der Vater ist? Ich. Nur du. Und er ist tot. Und er ist tot. Wusste er denn vor seinem Tod, dass er der Vater des Kindes ist? Ja. Er wusste das. Nur er. Bist du mit deinem Mann denn noch zusammen? Nein. Nicht mehr? Mhm. Und mein Mann, mein geschiedener Mann, ist auch der Vater meines Sohnes. Das ist definitiv so? Ja. Mhm. Wie kam das damals? Das Wir waren schon verheiratet. Ja. Mein geschiedener Mann. Und er war da und er war nicht da. Mhm. Und dann, es war immer so. Er ist 7 Jahre jünger gewesen als mein geschiedener Mann. Und er war immer da für mich und mein Mann nie. Wie ist denn das Verhältnis zwischen deiner Tochter und ihrem angenommenen Vater? Gut. Gut. Sehr gut? Gut. Gut. Und wie ist das Verhältnis zwischen dir und deiner Tochter? Am besten. Am besten. Das ist eine schwere Frage. Das ist eine schwere Frage. Mhm. Du trägst diese Frage wahrscheinlich und so lange schon mit dir herum, seitdem das Kind auf der Welt ist. Was soll ich machen? Ich habe dir zum 18. das Problem geschildert, schriftlich, und es war keine Resonanz. Du hast mir geschrieben? Ja, als sie 18 wurde. Mhm. Claudia, das musst du entschuldigen. Wir kriegen so unglaublich viel Post, wo man auf die einzelnen Fälle gar nicht im Einzelnen eingehen kann. Ich verstehe es. Mhm. Mhm. Das klingt auch unglaublich. Hast du dich mit... Nee, du hast dich natürlich noch mit niemandem beraten, weil es niemand weiß. Nein. Mhm. Was... beschreib mir mal das, was in dir vorgeht, dass du es ihr sagen möchtest. Die Teile in dir. Ich denke, sie hat ein Recht darauf, es zu erfahren. Mhm. Wäre es für dich eine Erleichterung, wenn sie es wüsste? Ja. Würdest du es eher für dich tun oder für sie? Ich weiß es nicht. Wichtige Frage, finde ich, ne? Eher für sie. Mhm. Was? Also sie hätte davon, dass sie wüsste, was ihre Wurzeln sind, woher sie kommt. Ja. Welche Folgen hätte das für das Verhältnis zwischen ihr und deinem Ex-Mann? Das befürchte ich, dass das schwere Folgen hätte. Mhm. Weil er würde es dann erfahren. Das würde sie ihm dann erzählen? Ja. Mhm. Mhm. Was spricht, lass uns einfach mal so ein bisschen denken gemeinsam, was spricht dafür, es nicht zu sagen? Ich weiß es nicht. Eigentlich wenig. Mhm. Ja, man könnte sagen, das ist jetzt so gut gelaufen. Ja. Die beiden verstehen sich gut. Ja. Warum soll man das jetzt erschüttern? Jetzt hätte sie eigentlich die Reife dazu, es zu ertragen, es zu begreifen. Und ich denke, es wäre für alle Beteiligten, außer für meinen geschiedenen Mann und für den Sohn hauptsächlich, wäre es schlecht. Für den Bruder? Ja. Weil, begründen wir es mal. Einen anderen Vater hat. Mhm. Weil es dann die Halbschwester wäre. Ja. Mhm. Wie ist dein Verhältnis zu deinem Ex-Mann? Schlecht. Wie lange seid ihr schon auseinander? Die Kinder waren 5 und... Ach so, lange. 3, ja, es ging nicht mehr. Mhm. Er hatte den Stammhalter, den er wollte, und das reichte ihm. Mhm. Aber er hat sich dann dennoch auch über die Jahre um die Kinder gekümmert. Er hat das Sorgerecht bekommen, da er mich in die Psychiatrie gebracht hat. Oh. Wie lange warst du in der Psychiatrie? Auch etliche Male, bis die Scheidung gelaufen war. 3-4 Mal. Er hat dich in die Psychiatrie gebracht? Ja. Mit welcher Begründung? Ich bin verrückt. Und so einfach ist das manchmal, ne? Jemanden... Ich bin manisch-depressiv. Mhm. Mhm. Geworden auch. Dadurch? Auch. Aber die genetischen sind da, die genetischen Einflüsse. Mhm. Hat sich im Laufe der Jahre auch ein großer Zorn aufgebaut gegen diesen Ex-Mann? Ist vorbei. Ist vorbei. Weißt du, worauf ich hinaus will? Ja. Ich bin in Behandlung. Nee, das meinte ich jetzt erstmal gar nicht. Ich will darauf hinaus, ob du mit dieser Aktion deinem Ex nachträglich einen auswischen möchtest. Nö, im Gegenteil, ist mir egal. Das ist mir egal. Also er ist mir egal. Mhm. Nur mein Sohn nicht. Mhm. Also und die Tochter würde sich vielleicht sogar darüber freuen. Warum? Weil... die auch Schwierigkeiten hat mit ihrem angenommenen Vater. Ja, obwohl das Verhältnis, wie du gerade sagtest, durchaus gut ist, ja, aber es gibt dann auch Frau und Mann gibt immer Probleme. Wie war denn das Verhältnis? Hat deine Tochter ihren Vater kennengelernt? Nein, sie war ein Vierteljahr alt. Es war ein Motorradunfall, so. Das kam auch im Fernsehen, das Kreuz am Wegrand. Das dürfte ich jetzt eigentlich nicht sagen, jetzt weiß wahrscheinlich jeder. Um was es geht. Also der Mann ist sehr früh verstorben. Und wenn das jetzt mein Ex erfährt, was wahrscheinlich ist, dann ist mir das alles recht. So. Somit ist schon eine Entscheidung gefallen, was jetzt zu tun ist. Ist alles offen. Ja. Du hast jetzt hier angerufen, hast jetzt auch was gesagt und vermutest sogar, dass dadurch jetzt etwas in Bewegung kommt. Ja, weil jeder, der den Film kennt, weiß, um was es geht. So. Jetzt hast du es angestoßen, jetzt musst du es weitermachen. Ja. Jetzt müssen wir gar nicht mehr beraten. Nein, mein Herz klopft und ich warte ab, was passiert. So, jetzt musst du es, jetzt finde ich, musst du mit deiner Tochter sprechen. Und jetzt wird sie es erfahren und ich sage ihr das vorher. Deine Tochter sieht oder hört diese Sendung aber nicht heute. Ich hoffe nicht. Mhm. Aber ich finde, jetzt solltest du morgen mit deiner Tochter sprechen. Nicht, dass deine Tochter von irgendwelchen anderen Leuten, die uns jetzt hier zugehört haben, irgendetwas erfährt. Das finde ich sehr schlimm für die Tochter. Ja. Das musst du machen. Ja. Du musst ganz schnell morgen mit deiner Tochter sprechen. Ja, ich wollte das eigentlich so nicht sagen. Es ist einfach herausgerutscht. Aber ich deute daraus, dass da so ein Anliegen in dir ist, das doch zu sagen, dass es sowieso passiert wäre. Es wäre passiert. Mhm. Und es ist mir mal rausgerutscht meinem Vater gegenüber. Und er hat es nicht begriffen, es hat eigentlich niemand begriffen, aber er hat Alzheimer und von daher, ich habe die in Pflege, die meine Eltern, meine Oma ist 100 und ich kann bald nicht mehr. Hm. Ich merke es. Ich höre es. Du hast gerade gesagt, dass du bist in psychologisch-psychiatrischer Behandlung. Ja. Hast du es diesem Arzt oder dem Psychologen auch noch nie erzählt, das Problem? Nein, niemand. Hm. Warum hast du es mit dem nicht besprochen? Ich weiß es nicht. Ist das ein Psychologe oder ein Psychiater? Beides. Beides, mhm. es ist jetzt auch müßig, darüber zu reden, warum du es nicht gemacht hast. Jetzt ist es raus. Mhm. Und vielleicht ist es für dich auch eine Erleichterung. Viel, ja. Ja. Aber jetzt musst du wirklich klug handeln, dass deine Tochter es nicht über jemand anderen erfährt. Ich rufe sie morgen an. Das machst du morgen. Mhm. Was meinst du? Wenn sie nicht vorher anruft. Mhm. Weil sie hat jetzt Semesterferien, sie studiert und... Mhm. Aber sie wird es verkraften. Du meinst, das wird sie nicht vollkommen umhauen? Nein, nein. Mhm. Sie ist stark genug, sie ist meine Tochter. Mhm. So, Claudia, dann bitte ich nochmal um Entschuldigung, dass ich damals auf den Brief nicht geantwortet habe. Das kann passieren, das klang unglaublich, das Bild war vielleicht ein bisschen schlecht. Nein, darum geht es nicht. Es geht darum, dass wir sind eine kleinere Redaktion. Ja, und dass wir brauchst so du mir nicht erklären, das ist okay. Gut, dass wir jetzt haben sprechen können. Und gut, dass du jetzt den Weg gegangen bist, den du eigentlich gehen wolltest. Das ich hoffe, sie schläft im Moment bei ihrem Freund in den Armen, aber ich weiß es nicht. Möchtest du denn auch noch ein paar Worte mit meiner Psychologin noch sprechen? Ich weiß es nicht, ob ich das jetzt noch kann. Okay, dann lass es sein. Ich möchte dich nicht dazu drängen. Ich war froh, mal mit dir geredet zu haben. Ich habe dich mal in Köln getroffen. Mhm. Und es hat mir immer geholfen, wenn ich bei dir habe zugucken können. Und von daher, vielleicht melde ich mich mal wieder. Okay, dann wünsche ich dir wirklich von Herzen alles Gute und hoffe, dass es dein Verhältnis zu deiner Tochter auf keinen Fall stört und dass es auch mit deinem Sohn alles in Ordnung geht. Das hoffe ich am meisten. Ja, das wünsche ich euch wirklich von ganzem Herzen. Danke, Domian. Alles Gute, Claudia. Danke. Auf Wiederhören. Wiederhören. Hier ist Vanessa und Vanessa ist 22 Jahre alt. Hallo, Vanessa. Ja, hallo. Hallo. Gehst du ein bisschen näher ans Telefon? Ja. Wir haben nicht mehr so super viel Zeit. Um was geht's? Ja. Ich bin schwanger in der 42. Schwangerschaftswoche, sprich das Baby hätte schon vor 2 Wochen da sein sollen. Mhm. Ich hatte gestern Kaiserschnitttermin und bin einfach nicht hingegangen. Ah, warum nicht? Ich weiß es nicht, ich kann es nicht erklären. Ja, aber irgendeine Erklärung. Hast du Angst vor dem Eingriff? Nicht vor dem Eingriff. Eigentlich, ich weiß nicht, ich habe mich wirklich die 9 Monate jetzt total auf das Baby gefreut. Mhm. Ich bin verheiratet, mein Mann freut sich auch total. Mhm. Ich bin gesund, das Kind ist gesund, alles in Ordnung. Ich habe einfach Angst, was danach kommt. Vor was genau hast du Angst? Was könnte Unangenehmes danach kommen? Dass ich es nicht hinkriege oder total absurde Idee, aber dass er mich sitzen lässt oder irgendwelche solche Sachen. Ich kann es nicht erklären. Ja. Oder dass du es nicht schaffst, was danach kommt, was alles auf dich zukommt. Jetzt muss ich mal fragen, ich bin nicht sehr erfahren mit Schwangerschaften. Wenn man das jetzt zu lange hinauszögert, ist das nicht schlimm? Kannst du nicht die Gesundheit des Kindes schädigen? Doch. Ja, ne? Du hast gestern den Termin gehabt, also es hätte also gestern passieren sollen. Was sagt denn dein seid ihr verheiratet? Ja. Was sagt dein Mann dazu? Er ist sehr sauer. Das glaube ich, das wäre ich auch, wenn ich dein Mann wäre, Vanessa. Ja. Es geht auch um die Gesundheit deines Kindes, es geht um deine Gesundheit, es geht um eure Familie. Ja. Und natürlich wirst du es schaffen danach, alle Frauen schaffen das. Hm. Schaffst du es allemal. Wie ist denn das Verhältnis zwischen dir und deinem Mann eigentlich? Sehr gut, also keine Probleme. Ach, aber Mensch, wie fühlst du dich denn körperlich im Moment? Auch eigentlich ganz wohl. Mhm. Mhm. Also natürlich, der Bauch ist groß und stört, aber ansonsten ist alles in Ordnung. Mhm. Aber dir ist ja klar, was du gerade riskierst, ne? Ja, irgendwo schon. Du riskierst ein Menschenleben, sagen wir es mal ganz klar. Mhm. Du riskierst deine Gesundheit und du riskierst auch die Liebe zu deinem Mann. Es geht um euer Kind, worauf du dich eigentlich freuen solltest. Sei froh und dankbar, dass alles so gesund bisher abgelaufen ist. Ja. Eigentlich würde ich jetzt sagen, pack deine 7 Sachen und fahr jetzt ins Krankenhaus. Jetzt, heute noch. Ja, damit das mit nichts Schlimmes passiert. Hm. Ich kann das auch gar nicht erklären, wieso das auf einmal, das kommt so voll plötzlich über mich und dann habe ich Angst und muss weg. Irgendwie. Warst du denn schon da gestern? Nee, auf dem Weg. Auf dem Weg? Ich bin schon ins Auto gesessen und mein Mann wollte dann von der Arbeit direkt hinkommen und dann bin ich einfach weg. Da muss es doch riesen Krach gegeben haben bei euch zu Hause. Ja, hat's auch. Ich hätte dich jetzt genommen und gesagt, komm, jetzt gibt's keine Diskussion ins Auto, wir fahren jetzt in die Klinik. Er ist da nicht so resolut. Mhm. Mhm. Also pass mal auf, jetzt ruft dich gleich meine Psychologin nochmal an. Hm? damit das jetzt nicht so, weil wir nicht so viel Zeit haben, damit das jetzt nicht so schnell schnell ist. Ich sage völlig aus meinem laienhaften Verständnis heraus, so schnell wie möglich, bitte, so schnell wie möglich. Mhm. Tu es für alle, tu es für dich, für das Kind, für deinen Mann, für eure Liebe, für die Zukunft. Mhm. Stell dir mal vor, was du für eine Gewissenslast mit dir herumtragen wirst oder würdest, wenn jetzt irgendwas schief läuft. Mhm. Das musst du dir mal vor Augen halten. Ja. Da wirst du dein Leben nicht mehr froh drüber. Ja, das stimmt. Ja? Jetzt legst du auf und wir rufen dich gleich nochmal an. Alles klar. Meine Liebe, alles Gute, toi, toi, toi. Okay, danke. Tschüss. Mhm. So, Freunde, in der Technik heute Nacht Johanna Knura. Morgen gibt es wieder eine Sendung, 1 Uhr Radio das Live, 1 Uhr WDR Fernsehen. Und ein Hinweis, am Samstag ist mein prominenter Gast Georg Uecker, 0 Uhr WDR Fernsehen. Jetzt wünsche ich euch eine schöne Nacht und eine gute Nacht. Bis dahin, tschüss.